Die christliche Kirche aber wird, wenn sie sich entjudet und sich in der von uns geforderten Weise umgestaltet, zu einem überaus hochwichtigen Kulturfaktor der deutschen Zukunft. Es ist selbstverständlich, dass sie in diesem Falle Staatskirche zu sein hat, mit reichen Mitteln ausgestattet werden und in engster Verbindung mit Wissenschaft, Kunst und Schule stehen muss. Die wahren Lehren Christi werden dem deutschen Volke Rettung und Erlösung aus Not und Tod bringen. Jesus ist der gewaltigste Vorkämpfer der arischen Rasse. Von Rom Juda ist er bis heute ans Kreuz geschlagen. Sein unsterbliches Werk harrt erst der Auferstehung in einem artreinen Deutsch-Germanentum. Er ist in Wahrheit unser Heiland und Erretter in tiefster Not. Mit der Predigt seiner wahren Lehre werden die konfessionellen Gegensätze verschwinden und wird in Deutschland eine wahrhaft christliche Weltanschauung herrschen, die im Einklang mit den Lehren der Wissenschaft steht. Ein Gott und ein Glaube im germanisch-christlichen Deutschland wird die erfreuliche Folge sein. Wahrhaft deutsch und christlich gesinnt sein ist deshalb kein Widerspruch, sondern ein und dasselbe. Das deutsche Volk ist mit unseren nordischen Brüdern zusammen der letzte Rest der Aias, das ist der arischen Rasse. Geht diese in den gegenwärtigen und kommenden Kämpfen des Weltkrieges zugrunde, dann ist es mit der Menschheitsweltkultur für alle Zeiten vorbei, denn die arische Rasse allein ist Schöpfer und Träger der Kultur überhaupt. Die übrig bleibenden Völker werden wegen mangelnder Befruchtung durch arisches Blut nach den Mendelschen Vererbungsregeln wieder in Tierheit zurücksinken. Mischlinge, Slawen, Romanen, Mittelländer, Juden und niedere Rassen, Mongolen, Neger, Rothäute, sind die Todfeinde des Ariertums, die grimmigsten unter ihnen die Mischlinge. Diese Feindschaft beruht auf naturgesetzlichen Voraussetzungen und liegt in dem verschiedenen Blute und in der ungleichen Körper- und Gehirnkonstruktion begründet und in einer daraus hervorgehenden gegenseitigen, also polaren Abstoßung. Alle den obigen Feststellungen entgegengesetzten Behauptungen von Gleichheit aller Menschen, alle angeblichen Bemühungen zur Versöhnung der Rassen und Völker sind naturwidrig. Irrtum oder Schwindel und wissenschaftlicher Betrug zu dem Zweck, die arische Rasse einzuschläfern, sie ihrer Tatkraft und Waffen zu berauben, damit sie umso sicherer in die Würgenetze des atlantischen Papismus komme und sich wehrlos abschlachten lasse. Im Weltkrieg ist das ganze Niederrassen- und Mischlingstum unter Führung von Rom und Juda wie auf Atlantis planmäßig vereinigt worden, um die Reste der arischen Rasse zu vernichten. Letzteres ist das instinktive letzte und höchste Daseinsziel der Todfeinde der Germanen. Sie werden es erreichen, wenn die Ario-Germanen nicht noch rechtzeitig erwachen und gegen jene zusammenstehen. Der Kopf des niederrassigen Untiers und der Führer des Mischlings- und Niederrassentums ist der atlantische Priesterstaat, das ist seine Fortsetzung, der von einem Priesterkönig geheim geleitete Weltjudenstaat und das politische Rom. Auch die verjudete protestantische Kirche ist mit ein Werkzeug des Judentums zu dessen Verherrlichung und dient unbewusst dessen verbrecherischen politischen Zielen. Juda und Rom sind mit dem Kapitalismus aufs Engste verbunden, sind gleichen Wesens mit demselben. Die auf den jüdischen Bibelfälschungen ruhende jüdisch-römische Kirche ist eine Schöpfung des Judentums zur Erreichung seiner Weltherrschaftspläne. Wenn der jüdische Priesterstaat sein Weltherrschaftsziel erreicht hat, dann wird er nach seinen klar ausgesprochenen Zielen die Kirche vernichten, die jüdische Religion als Weltreligion und einen Juden als König des jüdischen Weltreiches einsetzen. Siehe hierzu Döllinger, Baldur und Bibel, Kapitel 11 und Hans Lienhardt, ein Riesenverbrechen am deutschen Volke, Großdeutscher Verlag Weißenburg in Bayern. Juda und Rom verfolgen im engen Bündnis dasselbe geheime Ziel: Aufrichtung eines weltumspannenden Priesterstaates. Als Voraussetzung hierzu brauchen sie den sich der Sklavenpeitsche Roms und Judas stumpfsinnig unterwerfenden Herdentiermenschen und die Verköterung der Menschheit. Sie müssen notwendigerweise die arisch-germanische Rasse ausrotten, da diese allein als Träger des Selbstständigkeitsgedankens und als Hüterin germanisch-christlicher Ideale sich nicht in das klerikale und jüdische Sklavenjoch spannen lässt und allein imstande ist, die teuflische List des atlantischen Papismus zu durchschauen und seine Netze zu zerreißen. In Verfolgung dieses Zieles wurde daher von Rom und Juda der Weltkrieg von langer Hand vorbereitet. Derselbe ist das ureigenste Werk Judas und Roms. Der Weltkrieg sollte für die Arier, man denke an Russland, Ungarn und München, eine Bartholomäusnacht und ein Ketzergericht größten Stiles werden. Die Besetzung Deutschlands mit Schwarzen ist Fortsetzung jener Bartholomäusnacht. Das deutsche Volk soll planmäßig bastardiert und in ein leicht zu beherrschendes tierisches Mestizienvolk verwandelt werden. Rom und Juda sind also der Arier geschworene, unversöhnliche Todfeinde. Sie müssen es sein, weil sie sonst ihre höllischen Ziele nicht erreichen können. Nach der Vernichtung des deutschen Volkes kommt die der nordischen Staaten mit unerbittlicher Folgerichtigkeit. Aber unsere arischen Brüder im Norden erkennen den Feind genauso wenig wie wir. Der nationalchristliche Gedanke ist unvereinbar mit dem jüdisch-römischen Internationalismus. Beide sind der Ausdruck verschiedener Entwicklungstendenzen. Jener drängt zur gottgewollten Differenzierung der Arten und damit zu den höchsten Daseinsformen, zum Gottmenschen, zur Höherorganisation eines Volkes, befindet sich also im Einklang mit Natur und Gott. Dieser führt dagegen nach bestimmten Naturgesetzen zur allgemeinen Verbastardierung, zum Rassenchaos, zu niederen Lebensformen, zum Herdentiermenschen, zur körperlichen, geistigen und sittlichen Degeneration. Beide stehen sich gegenüber wie Gut und Böse, Himmel und Hölle, Gott und Teufel. Rom und Juda sind giftige Schlinggewächse, die nur auf dem Sumpfboden des Internationalismus gedeihen können. Beider Ursprung, Dasein und Zukunft ruht auf dem Täuschen und Zerstören arisch-germanischer Völker. Beide haben daher das zähe Bestreben, den völkischen und rassischen Gedanken in unserem Volke zu ersticken, dessen Rassenreserven zu zerstören und die große Volksmasse mit folgenden internationalen Schlagwörtern zu betören: Gleichheit aller Menschen, damit man die Hebräer nicht als besondere Rasse erkennt. Allgemeine Brüderlichkeit. Der schöpferisch tätige Germane soll nur für das Lumpengesindel der Welt, das ist für seine angeblichen lieben Brüder, arbeiten. Siehe Sachleistungen, Reparationen und andere Kriegstribute. Humanität. Das ist Pflege des Rassenkehrichts. Völkerbund. Herrschaft des Niederrassentums unter jüdisch-römischer Führung. Menschheitsverbrüderung. Herbeiführung einer ekelhaften, gesinnungslosen Mischrasse über die ganze Erde hin, damit in dem entstehenden Rassenchaos der internationale jüdisch-römisch-atlantische Priesterstaat parasitär ungestört leben kann.